Dazu muss man wissen, dass küstennahe Tang- oder Kelpwälder, so unspektakulär sie wirken mögen, mit ihren Braunalgenbeständen Lebensräume und Nischen für zahllose weitere Pflanzen- und Tierarten bieten. Sie gelten als Gegenstücke zu den Regenwäldern und ähnlich wie diese als Hotspots der Artenvielfalt. Sie beherbergen Algen, Moostierchen, Würmer, Muscheln, Schnecken, Anemonen, Krebse und zahlreiche Fische, die ihre Kinderstube ausschließlich in den Tangwäldern haben. Schon Charles Darwin notierte vor über 100 Jahren dazu: Inmitten der Blätter des Riesentangs leben zahlreiche Fische, die nirgendwo sonst Nahrung oder Schutz finden. Und auch Seevögel, Otter, Seehunde und Delfine würden wohl bald verschwinden, würde der Kelp zerstört. Doch warum fressen Killerwale plötzlich Seeotter, obwohl wahrscheinlich tausende von Jahren lang kein Räuber-Beute-Verhältnis bestanden hat? Die wahrscheinlichste Erklärung ist der drastische Schwund an Seelöwen und Robben. Und deren Rückgang wiederum hängt mit einem zunehmenden Mangel an geeigneten Nahrungsfischen durch Überfischung und die Erwärmung des Meerwassers aufgrund des Klimawandels zusammen. Damit sind letztlich Eingriffe des Menschen Ursache des Seeottersterbens und des Absterbens der Tangwälder. Das Beispiel illustriert sehr deutlich, wie ein Schaden den nächsten verursachen und zu immer größeren Folgen führen kann. Häufig, ohne dass vorher absehbar gewesen wäre, wie sich so ein Beziehungsgeflecht umgestaltet. Und es demonstriert, dass es Arten gibt, die im noch weitgehend unbekannten Geflecht der Natur eine Schlüsselrolle spielen. Sie stehen oft an der Spitze des Nahrungsnetzes und können überproportional große Wirkungen auf ganze Ökosysteme entfalten. Andere Beispiele für Schlüsselarten mit sogenannten kaskadierenden Effekten auf Ökosysteme sind Wölfe, Jaguare, Füchse oder in Seen Barsche.